Begehren Sie denn eine andere als Allahs Religion, wo sich ihm doch jeder ergeben hat, der in den Himmeln und auf der Erde ist, freiwillig oder widerwillig. Und zu ihm werden Sie zurückgebracht.